Eine internationale Sitzung über die Erhaltung des Friedens auf der Koreanischen Halbinsel fand am 15. und 16. Dezember in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Instituts für Abrüstung und Frieden beim DVJK-Außenministerium und die Sicherheitsexperten aus mehreren Ländern und Regionen.